Ja, nee, wie mit Spahn. Alfred, was machst du denn da? Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Dr. C., verehrtes Kuratorium, ich habe nicht lange nach dem richtigen Wort suchen müssen, um meiner Freude über diesen Preis den richtigen Ausdruck zu geben. Na, wie sieht's aus, Holland? Ich bin platt. Tja, Ian Langtripper kontempliert, mein lieber Fritsche. Platt? Ja? Die Elsässerin, da ist sie wieder. Ah, oh, ja, nun sind wir zum Schluss kommen, das, wo es bleiben soll, wie schwierig ist. Was? Das halte ich nämlich nicht für so eine gute Idee, Fritsche, weißt du? Wenn ich mir nur einraten lässt. Das ist politisch. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Das ist gar für ein Außenstehender drei Fragen für dich, weißt du? Cheat ist das. Wegen deiner Argwäsche. Alfred C. hat einen Korb gekriegt. Aus der Vermählung des Hansisch-Deutschen mit dem elsässisch-alemannischen Raume wird nichts. Wir kennen uns doch so lieber, wie du gern hast. Ich fasch an dein Ich beschäftige mich mit den Dingen an der Peripherie. Kommst du mir besuchen heute? Nee. Werd dich schön die Blim-Blim und dann bring ich den Fix drauf. Da kommst du heute am Montag in meine Chambre, machst aujourd'hui, comme ça. Nichts, comme ça. Das habe ich mir anders vorgestellt mit dir. Mit dir? So steht aber auch, ja, der entschied ist das. Ja, der entschied ist das. Weißt du, ein Theater. Dann blieb ich mal wieder treu bis in den Dose. Wo ist mein Hans? Fritsche. Shit, komm. Es ist, meine Damen und Herren, der besondere Eigensinn. Alfredsche? Ja. Noch einmal ganz herzlichen Glückwunsch, dann bester Herr Brunzel. Den Preis bedanken. Jetzt mal kurz hier rüber zur Presse. Ja. Und so, ja, bitte. Alles Gute für Sie, ja, und Ihre bezaubernde Gattin natürlich. Ja. Jetzt hält mich leider ein dringender Termin davon ab, ihr meine weitere Aufwartung zu machen. Das ist aber schade, Herr Doktor, dass Sie schon gehen wollen. Bester ich hätte gerne noch ein Wörtchen mit Ihnen gewechselt. Gut. Jawohl. Aber vielleicht haben Sie noch so Gut, viel Zeit, dass Sie noch... Gut, schreiben Sie die Maschine an, wir legen gleich ab. Ja, wird gemacht. Auf Wiedersehen. Darf ich mich recht herzlich für Full Speed geflügelt auf. Full Speed. Shit. In Zukunft Mann. Ein Sir. Mann. Einer spontanen Eingebung folgend, setzt Alfred C. sich von der Preisverleihungsfeier ab und lässt sich zum Geflügelhof fahren. Das ist das Codewort für einen Besuch bei der jungen Dichterin Kirsten Huhn. Gut, ein Butterbrot? Butterbrot, kann ich mal sehen, ein Butterbrot. Kann ich nicht nur Butterbrot Sie sollten einen Preis bekommen. Was? Einen Preis für überdurchschnittliche Fahrleistung. Jawohl, Chef. Sie sind ein überragender Fahrer. Richtig. Ich werde Sie auszeichnen. Haben Sie was dann? Ja, Chef. Dankeschön, ich war doch nicht viel. Hallo, mein Weizenkörnchen. Der Getreidehändler hat Glück. Die Dichterin ist zu Hause und öffnet ihm. Weidekörnchen. Mit einem Glas Heidehonig und seinem entwaffnenden Hallo, mein Schnuckchen. Bringt Alfred C. sich wieder in Erinnerung. Sieh mal, dass ich dir mitgebracht habe. Echter Heidehonig. Darf ich mal kosten? Ja. Kleines Kätzchen. Leck das weg. Komm, du Kleines. Die beiden geraten mit jedem Löffelchen mehr ordentlich in Fahrt. Na, ja. Da ist ja mein kleiner Genitiv. Hier, das hier. Ah. Ein verrücktes Geflügel. Kleines Kätzchen, leck das weg. Meine Heidschnucke. Komm, mein kleines. Warte. Bzzz. Fliegen die kleinen Bienen bzzz in die Morgenblüten hinein. Bzzz werden am Abend gepflückt. Und die Sonne taucht hinein. Alfie, was ist denn Alfie? Was hast du denn?